Das Lustigste bei dieser Lügenpandemie ist ja, dass Bill Gates vor etlichen Jahren in die Impfstoffhersteller wie CureVac oder BioNTech investiert hat. Und Bill Gates selber ein Eugeniker ist und Vorstand einer Zwangssterilisations- und Geburtenkontrollgesellschaft mit dem Namen Planned Parenthood, also geplante Familienplanung. Nochmal, Bill Gates ist Vorstand einer Zwangssterilisations- und Geburtenkontrollgesellschaft, wie auch sein Vater. Und nicht nur das, Bill Gates hat mit RNA-Impfstoffen dafür gesorgt, dass Mäusepopulationen aussterben, indem er diese RNA-Spritzen genommen hat und als Genschere benutzt hat, um die Vererbungsgene der Mäuse zu verändern, sodass sie nur weibliche Nachkommen bekommen. Und wenn sie nur weibliche Nachkommen bekommen, sterben sie aus. Und das ist dann passiert. Es ist wirklich unfassbar. Also, da ist jemand, der ist Vorstand einer Zwangssterilisationsgesellschaft und hat Vererbungsexperimente gemacht an Mäusen, nicht mit irgendwas, sondern mit RNA. Und ich habe auch schon wahrscheinlich 30 Mal diese Artikel dazu gepostet, unter anderem von der Böll-Stiftung. Und wie lange und wie oft ich mir den Mund fusselig geredet habe, um davor zu warnen. Da ist ein Eugeniker, der diese Experimente durchführt und sie lassen sich einfach diese Spritzen von Firmen, wo Bill Gates investiert hat, injizieren, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie lassen sich einfach die Eier abschneiden, sozusagen. Erst lassen sie sich entrechten, die Wirtschaft zerschlagen und dann noch die Eier abschneiden. Und nicht nur, dass Bill Gates ein Jude ist, sondern im Talmud der Juden steht, dass sie uns versklaven und ermorden wollen. Und wem gehören die ganzen Impfstoffhersteller? Ausschließlich Juden. Ob das jetzt Moderna ist, Johnson & Johnson, BioNTech, Pfizer, AstraZeneca. Es ist alles in jüdischer Hand. Es sind alles Juden. Wer da nicht eins und eins zusammenzählt und sein Leben rettet, indem er sich nicht von Juden totspritzen lässt oder von einem Typen, der ein Psychopath ist und ein Vorstand von einer Zwangssterilisationsgesellschaft, wenn da bei den Menschen nicht die Alarmglocken klingeln, dann schnipp, schnapp, Eier ab.